dieses Grauen bedeuten. Aus meinem Lied vor anderen, lass es nicht alleine grasen. Ziehen im Wald und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund in Nieden? True.